We'll be right back. Sunshine Live Trans Factory. Ihr hört Sunshine Life noch bis 0 Uhr mit dem Set von Felix Kröcher. Was blubbert denn da schon wieder? Unglaublich. Frechheit. Sag mal, Heinz, was geht denn? Irgendwas war doch eben gerade. Ja, apropos Teerauchen hier. Hab ich dir gar nicht erzählt. Letzte Woche habe ich mir einen Pfeifenreiniger gekauft. Einen persischen Pfeifenreiniger. Einen persischen, bitte was? Ein sensationell. Persischen Pfeifenreiniger? Persische Pfeifenreiniger. Ja, obergeil. Ja. Was ist denn das? Funktioniert super. Ich muss nur noch kastrieren lassen. Sunshine Life. Schrems Factory. Come with me. You're pottery. Wir haben zwei Ecstasy-Pillen gefunden und eine kleine Mischung von Cannabis zum Rauchen. Steht unter Verdacht, Kokain und Amphetamine zu sich genommen zu haben. Und alles Nähere bringt dann die Blutentnahme gleich dann. Wir müssen uns einen Fahrer besorgen, dann können wir weiterfahren, ja. Und wie macht er das mit dem Fahrer jetzt? Dann werden wir mal fragen, ob hier noch jemand klar im Kopf ist und dann... Koffeintabletten. Koffeintabletten sind Wahnsinn. Sonst macht man da nichts? Es gibt zwar viel Drogen hier, aber ich nehme nichts persönlich.